Teil 4. Sie hören nun eine Diskussion. Sie hören die Diskussion zweimal. Dazu lösen Sie 8 Aufgaben. Ordnen Sie die Aussagen zu. Wer sagt was? Lesen Sie jetzt die Aussagen 23 bis 30. Dazu haben Sie 60 Sekunden Zeit. Der Moderator der Radiosendung MidTalk diskutiert mit der Studentin Juliane Schulz, aktivem Mitglied der Stiftung Tafel, und Lukas Tillmann, einem Künstler der besonderen Art, zum Thema »Wie gehen wir mit dem Essen um?« Liebe Hörerinnen und Hörer, hallo und willkommen bei MidTalk. Heute steht die Frage im Mittelpunkt, wie wir mit dem Essen umgehen. Klingt vielleicht seltsam, aber Sie dürfen gespannt sein. Im Studio sind heute 2 Studenten, Juliane Schulz, ein aktives Mitglied der Stiftung Tafel, und Lukas Tillmann, ein Künstler der besonderen Art. Herr Tillmann, wir können leider unseren Zuhörern Ihre Kunstwerke nicht zeigen, aber ich war echt beeindruckt. Sie machen Kunst aus Essen. Und ich muss sagen, Fantasie kennt da keine Grenzen. Sowohl die Kunstwerke als auch die Namen fand ich toll. Kleine Kostprobe. Der Karo-Tiger, ein Tiger aus Karotten. Oder Au-Linguini, eine Eule aus Linguini. Und vielleicht noch Mandarinemo, der Fisch Nemo aus Mandarinen. Sogar Namen aus der griechischen Mythologie waren hier zu finden, zum Beispiel das trojanische Pferd. Wie kamen Sie auf die Idee, solche Kunstwerke zu schaffen? Alles hat mit einer Banane angefangen. Ich war in der Mensa und während ich mit meinen Freunden diskutierte, malte ich mit einem Kugelschreiber einen Haifisch darauf. So entstand eine Haibanane. Meine Tischnachbarn fanden sie toll. Das weckte mein Interesse und war der Anlass, weiterzumachen. Ich war auch gespannt, ob ich noch mehr schaffen kann. Ihr erstes Werk ist also zufällig entstanden. Ja, sowas ist keine Ausnahme, eher die Regel, würde ich sagen. Frau Schulz, wie gefallen Ihnen die Kunstwerke? Mir stellt sich gar nicht die Frage, ob etwas, das aus Essen gemacht wurde, schön ist oder nicht. Und als Kunstwerke würde ich diese Dinge auch nicht bezeichnen. Das geht zu weit. Wir gehören sowieso zu den Privilegierten dieser Erde, die jeden Tag etwas auf dem Tisch haben. Weiß das nicht jeder? Kann man denn einfach vergessen, dass Menschen hungern? Die Forderung nach gerechter Verteilung der Nahrung muss endlich mal laut werden. Und überhaupt, lieber Lukas, hast du noch nie den Satz gehört, mit dem Essen spielt man nicht? Doch. Sogar schon mehrmals. Wenn ich in die Mensa gehe, möchte ich auch in erster Linie essen, denn ich bin meistens hungrig. Aber ich finde, ich mache nichts Schlimmes, wenn ich mit dem Essen bastle. Außerdem handelt es sich meistens um Reste. Aha. Ich kann andererseits auch Frau Schulz verstehen. Weltweit hungern nämlich über 900 Millionen Menschen. Jeder 6. kämpft um sein Überleben. Frau Schulz, Sie erleben das Hungerproblem hautnah. Wie versuchen Sie zu helfen? Ich bin nur eine unter vielen freiwilligen Mitarbeitern der Tafel. Denn sogar in dem reichen Deutschland gibt es Menschen, die nichts zu essen haben. Deshalb werden jeden Tag Produkte von Supermärkten abgeholt und zu Stellen gebracht, wo sie kostenlos an arme Menschen verteilt werden. Hat man einmal gesehen, wie viele Leute auf Hilfe angewiesen sind, dann vergeht einem die Lust, das Essen als Kunstmaterial zu betrachten. Herr Tillmann, was meinen Sie dazu? Also, kritische Stimmen habe ich auch schon ein paar Mal gehört. Ich finde aber solche Reaktionen übertrieben, wenn nicht heuchlerisch. Warum sagt denn niemand was über das Essen, das im Müll landet? Andererseits muss ich aber auch sagen, dass ich Respekt vor all den Leuten wie Juliane habe, die anderen Menschen tatkräftig helfen. Ich auch. Überhaupt hat unsere Gesellschaft den Freiwilligen viel zu verdanken. Herr Tillmann, Sie haben einen sehr interessanten Punkt angesprochen. Das weggeworfene Essen Europas könnte das Hungerproblem der Welt dreifach lösen. Allein die bei uns in Deutschland weggeworfenen Lebensmittel wiegen bis zu 20 Millionen Tonnen. Frau Schulz, kommen diese Unmengen von den privaten Haushalten? Nein, nein. Leider gibt es sehr viele Produkte, die laut Vorschrift schon im Supermarkt auf den Müll müssen. Es ist nämlich nicht erlaubt, Produkte mit falscher Etikette oder kurz vor dem Ablaufdatum zu verkaufen. Das klingt zwar vernünftig, aber man darf solche Produkte auch nicht verschenken. Und das ist total absurd. Das darf doch nicht wahr sein. Was bedeutet falsche Etikette? Wenn irgendwelche Angaben darauf nicht stimmen, zum Beispiel das Herkunftsland oder so. Das ist wirklich traurig. Außerdem verliert die Welt ohne Not wertvolle Ressourcen. Wasser, Energie, Dünger und so weiter. Auch das Klima wird belastet. Verpackungsmüll bleibt unentsorgt. Das alles erscheint unverantwortlich. Genau. Aus all diesen Gründen wurde vor ungefähr einem Monat eine Protestaktion gegen die Verschwendung von Lebensmitteln organisiert. Teller statt Mülltonne hieß sie. Aus Gemüse, das eigentlich vernichtet werden sollte, wurde schmackhaftes Essen gekocht und den Passanten auf dem Marktplatz angeboten. Ich glaube, diese Aktion war alles andere als sinnlos. Sie ist ganz gut angekommen. Fast alle Medien haben darüber berichtet. Und in der Öffentlichkeit wurde heiß diskutiert. Aber zurück zum Punkt Produkte verschenken. Welche Lebensmittel bekommt letzten Endes die Tafel? Waren, die nicht schön aussehen. Sagen wir Obst mit Flecken oder wenn die Verpackung kaputt gegangen ist. Na, immerhin. Jetzt habe ich eine andere Frage. In den USA gibt es eine neue Bewegung, die sogenannten Dumpster Divers, auf Deutsch Mülltaucher. Sie leben vom Müll anderer Leute. Und zwar nicht aus Not, sondern aus Überzeugung. Und in den USA wandert noch viel mehr. Nämlich 40% aller Nahrungsmittel auf dem Müll. Dumpster Divers wollen auf diese Weise gegen die Konsumgesellschaft kämpfen. Was halten Sie von dieser Bewegung, Herr Tillmann? Ich frage mich wirklich, kann man nicht anders gegen die Konsumgesellschaft protestieren? Das finde ich, ehrlich gesagt, ekelig. Und Sie, Frau Schulz? In meinen Augen sind solche Protestaktionen keine Lösung. Wenn jemand helfen möchte, soll er sich an die Tafel wenden. Da brauchen wir Helfer, jederzeit. Und da kann man sicher sein, dass die Hilfe auch wirklich ankommt. Herr Tillmann, machen Sie jetzt weiter mit Ihren Kunstwerken? Ja, sicher. Aber dieses Gespräch heute hat mich auf eine Idee gebracht. Ich werde eine Ausstellung mit den Fotos von meinen Werken machen. Das Eintrittsgeld werde ich dann der Tafel spenden. Das ist ja eine tolle Idee. Also, Lukas, dann helfe ich gerne dabei. Das war's für heute, liebe Zuhörer. Wenn wir genaueres über die Ausstellung wissen, werden wir dies natürlich bekannt geben. Hören Sie nun den Text noch einmal und überprüfen Sie Ihre Antworten. Liebe Hörerinnen und Hörer, hallo und willkommen bei MidTalk. Heute steht die Frage im Mittelpunkt, wie wir mit dem Essen umgehen. Klingt vielleicht seltsam, aber Sie dürfen gespannt sein. Im Studio sind heute zwei Studenten, Juliane Schulz, ein aktives Mitglied der Stiftung Tafel, und Lukas Tillmann, ein Künstler der besonderen Art. Herr Tillmann, wir können leider unseren Zuhörern Ihre Kunstwerke nicht zeigen, aber ich war echt beeindruckt. Sie machen Kunst aus Essen. Und ich muss sagen, Fantasie kennt da keine Grenzen. Sowohl die Kunstwerke als auch die Namen fand ich toll. Kleine Kostprobe. Der Karo-Tiger, ein Tiger aus Karotten. Oder Au-Linguini, eine Eule aus Linguini. Und vielleicht noch Mandarinemo, der Fisch Nemo aus Mandarinen. Sogar Namen aus der griechischen Mythologie waren hier zu finden, zum Beispiel das trojanische Pferd. Wie kamen Sie auf die Idee, solche Kunstwerke zu schaffen? Alles hat mit einer Banane angefangen. Ich war in der Mensa und während ich mit meinen Freunden diskutierte, malte ich mit einem Kugelschreiber einen Haifisch darauf. So entstand eine Haibanane. Meine Tischnachbarn fanden sie toll. Das weckte mein Interesse und war der Anlass, weiterzumachen. Ich war auch gespannt, ob ich noch mehr schaffen kann.